Dies, meine Damen und Herren, ist die Entstehungsgeschichte einer Schallplatte zu Ihrer Unterhaltung. Let's listen. Walzspiele beginnen. Die Männchen umtanzen die Weibchen. Get down. Get down. The logic of war seems to be that if a belligerent can fight, he will fight. Mit Werner, dann mit Günther. Die Männchen und tanzen die Weibchen. Immer fest drauf.